Man feiert in Freiburg mit Recht, finde ich, dass dieser Verkauf städtischer Wohnungen verhindert worden ist. Und das ist bis heute eine gute Sache. Und ich denke, man feiert es auch mit gutem Grund. Das Problem ist nur, und wir haben es auf diesem Bild schon, wenn man aufmerksam ist, ein bisschen gesehen, vielleicht so ein bisschen verschämt abgeschnitten, aber man sieht sie noch, diese Heuschrecken, dieses Heuschreckensymbol, das ja ganz zentral war für diese Kampagne. Der damalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering hat ja dieses Wort geprägt und es ging dann herum wie ein Lauffeuer, nicht nur in Freiburg, wir hatten auch in Verdi ganz viel damit zu tun. Wir haben aber 2016 in Freiburg jetzt nicht nur die berechtigte Freude über diesen Erfolg, sondern wir haben auch Landtagswahlen gehabt mit Ergebnissen, wo nun genau in den Gegenden, wo die Heuschreckenkampagne am stärksten war, nun die AfD weitaus überdurchschnittlich abschneidet, also 8,7% stadtweit und dann in Landwasser und Weingarten fast 20 oder mehr Prozent. Mehr auch als in Baden-Württemberg im Durchschnitt. Nun wäre es vollkommen falsch und verkürzt zu sagen, weil ihr damals diese Heuschreckenkampagne gemacht habt, deswegen hat die AfD so viele Stimmen. Das wäre falsch, weil da müsste man sofort erklären, warum denn die AfD anderswo, wo es die Heuschreckenkampagne nicht gab, auch Stimmen hat und so weiter. Darum geht es nicht. Also es gibt keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen den beiden Phänomenen. Aber es gibt einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen den beiden Phänomenen, mit Heuschreckenbildern zu arbeiten, zu glauben, Heuschrecken sind an allem schuld und AfD zu wählen. Und dieser inhaltliche Zusammenhang ist ein äußerst einfach gestricktes, hochproblematisches Weltbild, das auf der Vorstellung beruht, dass wir da unten die Guten sind und da oben sind ein paar Böse, die sind an allem schuld. Und dieses Weltbild ist anschlussfähig an menschenfeindliche Ideologien. Und das ist auch eine Erfahrung aus der Geschichte, dass sich das gefährliche Potenzial solcher menschenfeindlichen Ideologien in Krisenzeiten, und ich denke, es hat sich herumgesprochen, dass wir in Krisenzeiten leben, sehr rasch entfaltet. Also kein ursächlicher Zusammenhang, aber ein inhaltlicher Zusammenhang. Und über diesen inhaltlichen Zusammenhang möchte ich reden und darüber, dass Menschen, die mit ganz vielen, ganz guten Gründen Kampagnen machen, soziale Kampagnen machen für soziale Rechte, sehr aufpassen müssen, welche Bilder sie verwenden, welches Weltbild sie bewusst oder unbewusst vielleicht mittransportieren. Erst kürzlich hat jemand diese hübschen Postkarten verschickt, das war jetzt nicht in Freiburg, das war im Landkreis Regensburg. Die Heuschrecke ist vielfältig verwendbar als Symbol, würde vielfältig verwendet. Sie fallen wie die Heuschrecken in Deutschland ein. Sie werden unsere Sozialsysteme kippen, stoppt sie endlich. Es ist klar, wer damit gemeint ist, die Flüchtlinge, die Migranten, die an allem schuld sind. Aus der auffälligen Schreibweise dieses S lässt sich wahrscheinlich schließen, dass die Verfasserin zumindest AfD-Affinitäten zeigt. Und wer war die Verfasserin? Eine pensionierte Lehrerin. Also die These, dass nur Abgehängte und nur Ungebildete auf solche Bilder abfahren, die stimmt einfach nicht. Auch an diesem Beispiel nicht. Ja? Man kann durchaus gebildet sein und gutverdienend sein und trotzdem auf gefährliche Ideologien abfahren. Und das ist das Problem. Wir wissen alle, wie stark sich weltweit, muss man leider sagen, innerhalb der letzten wenigen Jahre, Monate, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Sexismus, Homophobie verbreitet. Das ist schlimm. Und trotzdem gibt es erfreulich viele, die auch dagegen halten. Und das ist gut so. Und ich denke, man muss auch gegenmobilisieren. Alle diese Verständnisduselei, die jetzt zum Teil hier gepredigt wird, man müsse doch verstehen, wenn jemand AfD wählt und so. Nein, man muss dagegenhalten. Man muss dagegenhalten, ganz klar. Wenn sich ein menschenfeindlicher Pol in einer Gesellschaft entwickelt, dann muss sich ein menschenfreundlicher Gegenpol entwickeln, der auch aufhört, wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren, sondern in die Offensive geht. Also es gibt erfreulich viele, die gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Sexismus und Homophobie sind und auch dagegen eintreten. Es gibt allerdings ein bestimmtes problematisches Weltbild, das noch viel weiter verbreitet ist als Rassismus, Nationalismus, Sexismus, Homophobie. Und nur sehr wenige halten dagegen. Leider viele von denen, die gegen Rassismus, Nationalismus, Sexismus, Homophobie eintreten, teilen dieses problematische Weltbild auch. Und über dieses problematische Weltbild will ich ein bisschen reden. Das betrifft ja nicht nur hier die Freiburger Heuschreckenkampagne. Hier ist eine Broschüre meiner Gewerkschaft Verdi, die 2007 herauskam, die den Anspruch hatte, den sogenannten Finanzkapitalismus zu erklären. Finanzkapitalismus, Geldgier in Reinkultur. Wir sehen schon aus der Ferne, bedroht uns ein unheimlicher Heuschreckenschwarm. Da wird mit Bildern gearbeitet wie diesen. Man kann nicht mehr unterscheiden, sind es Heuschrecken, sind es Menschen. Jedenfalls, sie sind gierig, die Gier steht ihnen ins Gesicht geschrieben und sie saugen aus allem ihren Profit, seien es Wohnungen, seien es Fabriken, was auch immer. Hier die Süddeutsche Zeitung mit einem Kommentar, da sollten in Dresden Sozialwohnungen verkauft werden. Heuschrecke über den Dächern. Dann in Stuttgart auf der ersten Demonstration nach dem für die Gegner des Projekts S21 verloren gegangenen Volksentscheid taucht dann so ein Plakat auf. Herr Kretschmann, verstecken Sie sich nicht hinter dem sogenannten Volksentscheid, denn entschieden hat nicht das Volk, entschieden haben Kapital, Spekulanten und Heuschrecken mit ihren Millionen und ihre geführte, belogene und betrogene Bürger. Es gibt ein weit verbreitetes Gefühl der Bedrohung durch Bankster, Zocker, Manager, Spekulanten, Heuschrecken und so weiter. Dieses Gefühl ist überhaupt nichts Neues. Habe ich mal ein Zitat mitgebracht. Jawohl, sie halten uns in unserem eigenen Land gefangen. Sie lassen uns arbeiten in Nasenschweiß, Geld und Gut gewinnen, sitzen dieweil hinter dem Ofen, faulenzen, pompen und braten Birnen. Fressen, saufen, leben sanft und wohl von unserem erarbeiteten Gut, haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten Wucher, spotten dazu und speien uns an, dass wir arbeiten und sie faule Junker lassen sein, sind also unsere Herren, wir ihre Knechte. Das ist Martin Luther. Das ist Martin Luther 1543 in seinem Buch von den Jüden und ihren Lügen. Luther gibt dann auch gleich noch Ratschläge, wie man mit diesem verdammten Volk der Juden, die auf unsere Kosten leben, umgehen sollte. Man soll ihre Synagogen niederbrennen, ihre Häuser zerstören, ihren Händlern das freie Geleit und Wegerecht entziehen, ihnen das Wuchern, das war damals der Begriff für Geldgeschäft, verbieten, ihr Bargeld, ihren Schmuck einziehen, sie körperlich arbeiten, ihr Brot verdienen lassen und so weiter. Das ist jener Luther, der zurzeit ja gepriesen wird an allen Ecken und Enden, von staatlichen wie kirchlichen Stellen. Ein Personenkult um diesen Menschen, auch 500 Jahre später, das nur in Klammer, von wegen die Protestanten hätten keine Heiligen. Nachdem in Deutschland Unmengen an Kirchen sowieso, aber Schulen, Plätze, Straßen benannt sind. Und wenn wir über diesen Luther reden, dann müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Nazis diesen Luther sehr gemocht haben und ihn sehr häufig zitiert haben, und zwar überhaupt nicht sinnentstellend, sondern richtig zitiert haben. Luther wird zum Beispiel auch zitiert in diesem Film Jud Süß, den ich sehr empfehle zu sehen, und zwar den Originalfilm von 1940. Der ist nicht verboten, aber man kann ihn auch zum Glück nicht einfach so im Kino sehen. Es ist ein sogenannter Vorbehaltsfilm. Also ich hatte ihn zum ersten Mal gesehen vor Jahren im Haus der Geschichte in Stuttgart. Da spricht dann ein Historiker, dann sieht man den Film, da kann man danach darüber diskutieren. Aber er steht jetzt auch seit einiger Zeit auf YouTube mit spanischen Untertiteln, aber das Original ist deutsch, man kann es ja verstehen. Der spielt am Hofe eines Herzogs von Württemberg, historisches Vorbild, Süß Oppenheimer, Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert. Der Herzog von Württemberg ist in zunehmenden Finanzschwierigkeiten, der Haushalt wackelt vorne und hinten. Und nun gibt es am Hofe einen außerordentlich intelligenten, raffinierten, mit allen Wassern gewaschenen Finanzmanager. Und der hilft dem Herzog immer wieder aus der Patsche. Der hilft ihm immer wieder aus der Finanzkrise heraus, verschafft ihm wieder Geld. Und dementsprechend steigt natürlich sein Einfluss am Hofe. In moderner Sprache ausgedrückt, der Einfluss des Finanzkapitals auf die Politik wächst. Nun, irgendwoher muss das Geld, das der dem Herzog beschafft, mit seinen Tricks und Kniffen natürlich kommen. Und das wird natürlich vom arbeitenden, einfachen, ehrlichen Volk genommen. Und dieser Finanzmanager, der hat auch seine Hinterleute. Und da sehen wir nun in den Gesichtern weniger die Raffinesse, die Durchtriebenheit, sondern hier sieht man die pure Gier. Derjenigen, die sich hier am Staatsschatz bereichern und die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen wollen. Sie sind genauso wie der Finanzmanager natürlich Juden. Und das Gegenbild zu diesen raffinierten und gierigen Finanzleuten, das ist das da. Hier sieht man die ehrliche und betrogene deutsche Arbeit, den ehrlichen deutschen Arbeitsmann inklusive züchtig waltender Hausfrau. Sie sind betrogen, denn der Finanzjude kam vorbei, hat den Zins von ihnen verlangt, sie konnten den Zins nicht zahlen. Er lässt ihr Haus einreißen, man sieht die eingerissene Mauer. Von diesem Gegensatz zwischen der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, und der ehrlichen, aber betrogenen Arbeit lebt dieser Film. Am Ende des Films wird der Jude hängen, und zwar zur tiefen Zufriedenheit des ganzen umstehenden Volkes und im Übrigen auch zur tiefen Zufriedenheit der 19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die in diesen Film geströmt sind, ohne dass sie der Blockwart reingetrieben hätte, sondern weil sie dort das gesehen, erlebt, gefühlt haben, was sie geglaubt, gedacht und gehofft haben. Dieser Film hat auch einen positiven Held, der seine Mannen zum Kampf gegen die Juden mobilisiert und in der zentralen Szene, da sitzen sie in so einer Kellergaststätte, hält er dann eine Rede. Und wenn dieser Satz fällt, wie die Heuschrecken fallen sie, also die Juden, über uns her, dann springen seine Kumpane auf und sagen, jawohl, genau so ist es und jetzt nehmen wir den Kampf gegen die Gierigen auf, die an unserem Unglück schuld sind. Nun sind, und das ist mir ganz wichtig, natürlich weder die Kollegen von Verdi, die die Broschüre geschrieben haben, noch die Leute, die das Plakat in Stuttgart gemacht haben, noch die Leute, die in Freiburg die Heuschreckenkampagne gemacht haben oder die Redakteure der Süddeutschen Zeitung oder wer auch immer, irgendwie Nazis. Das wäre erstens persönlich absolut unter jeder Gürtellinie vollkommen indiskutabel. Es wäre aber auch, und das ist noch wichtiger, politisch-analytisch vollkommen falsch. Also darum geht es nicht. Es geht darum, dass in der ganzen Gesellschaft von links bis rechts über die vermeintlich ach so gute Mitte weit verbreitet problematische Weltbilder sind. Es herrscht dieser Alltagsantikapitalismus des Gefühls. Und dieses Gefühl vermittelt einem, es gibt da oben undurchschaubar irgendwelche Gierigen, die so im Geheimen die Strippen ziehen und die liegen uns auf der Tasche. Und dieses Wir, das da konstruiert ist, ist immer das Kollektiv derer, die ehrlich arbeiten und deswegen betrogen sind. Die Gierigen da oben gegen uns ehrlich Arbeitende da unten. Und diese Vorstellung, dass die Welt oder dieser Kapitalismus so eingerichtet sei, die ist ganz weit verbreitet. Und diese Vorstellung gipfelt in der Regel in einer zentralen pseudokritischen Frage. Und das ist die hier. Geld regiert die Welt, das stimmt ja irgendwie auch auf so einer Erfahrungsebene, Alltag. Aber jetzt, Leute, jetzt seid kritisch. Lasst euch nicht abspeisen, sondern fragt nach, wer regiert denn eigentlich das Geld? Das ist die zentrale pseudokritische Frage eines oberflächlichen Antikapitalismus, der Kapitalismus nicht verstanden hat. Und ich werde dazu noch ein paar Sätze im zweiten Teil sagen, wie man Kapitalismus verstehen sollte. Nun sieht man hier an dem Schild 99%, ja, ist eine kleine Occupy-Demo, kann man sagen, naja, irgendwelche Spinner so vom Rande, irgendwelche Linken. Na, hier sehen Sie dieselbe Losung, Geld regiert die Welt, wer regiert das Geld? Und die Dame hier rechts ist Katrin Oertel, ich weiß nicht, ob sich jemand noch erinnert, das ist die Dame, die bei Pegida in Dresden groß geworden ist und die sich vor ein paar Monaten jetzt öffentlich entschuldigt hat. Sie habe eingesehen, es seien nicht die Muslime an allem schuld, in Wirklichkeit seien die Amis an allem schuld. Und jetzt macht sie Pegada, also gegen die Amerikanisierung des Abendlandes. Also von rechts genau dasselbe. Dann kann man sagen, okay, Spinner von links, Spinner von rechts. Nee, der Spiegel, das Mainstream-Medium par excellence, mit genau demselben Weltbild, Geld regiert die Welt und wer regiert das Geld? Man sieht die Marionettenfäden, an denen diese führenden Politiker der Welt hängen, die oben aus der Finsternis heraus werden die gesteuert. Oder die evangelische Kirche, auch nicht im Ruf, irgendwie links- oder rechtsextrem zu sein, macht Seminare mit genau derselben Frage. Geld regiert die Welt, wer regiert das Geld? Es ist ganz weit verbreitet, diese Vorstellung, dass es einige wenige geben müssen, die das Geld beherrschen. Das ist eine Karikatur aus dem Nazi-Hetzblatt Der Stürmer von 1938. Was sehen wir da? Die Börse, und dann sehen wir davor einen fetten Geldsack, der seinerseits auf einem fetten Geldsack sitzt. Und darunter steht: Der Gott des Juden ist das Geld, und um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes geworden ist. Man sieht also gleich hier die Nase, die Lippen, diese Karikatur auf dem Zügel, das ist ein Jude, das ist ein Jude. Auf dieser modernen Karikatur werden Sie beim besten Willen jetzt keine jüdischen Gesichtszüge sehen. Aber die Vorstellung, dass es gierige Geldsäcke gibt, deren einziger Lebenszweck es ist, zum König des Geldes zu werden, entdecken Sie hier wieder. Und der Karikaturist hält sich für einen linken Kapitalismuskritiker. Wer nach den Herrschern des Geldes sucht, hat die abstrakte Herrschaft der Kapitalverwertung nicht verstanden. Ich rede deswegen auch ungern vom Kapitalismus, weil seit ein paar Jahren hat man irgendwie das Gefühl, jeder ist irgendwie gegen Kapitalismus. Ich rede ganz gern vom Kapitalismus, um zu betonen, dass man, wenn man gegen diesen Ismus ist, man ein bisschen was von dem Ding verstanden haben sollte, was diesem Ismus den Namen gibt, nämlich vom Kapital. Und meine These ist, dass die allermeisten Leute, die irgendwie gegen Kapitalismus sind, vom Kapital ziemlich wenig verstanden haben. Anstatt die systemischen Widersprüche zu analysieren, werden schuldige Menschen gesucht. Und das gibt es auf der Rechten, das gibt es auf der Linken, das gibt es in der Mitte der Gesellschaft. In diesem hoch vereinfachten Weltbild schlummert latent ein Vernichtungswunsch. Das muss einem klar sein. Auch dann, wenn er den meisten, die diesem Weltbild anhängen, noch gar nicht bewusst ist. Nicht auf jeder Occupy-Demonstration trägt jeder so ein Schild herum. Aber es ist interessant, dass auf einer Occupy-Demonstration so ein Schild auftaucht. Eine Welt ohne 1% ist nötig und längst überfällig. Ja, wenn die Welt so eingerichtet ist, dass 1% Gierige am Elend von 99% Guten und Ehrlichen schuld sind, ja, dann muss das 1% eben verschwinden, damit es uns wieder gut geht. Das ist die Logik des Gedankens. Das drängt dazu. Das ist bei Verdi entstanden vor ein paar Jahren in München. Das hätte in jeder anderen Stadt auch entstehen können, dieses Foto. Die Kollegen bei der Telekom haben eine Wut im Bauch gehabt, haben mit jedem Recht der Welt gestreikt. Die sollten gleichzeitig die Löhne gekürzt kriegen, die Arbeitszeit verlängert kriegen und Stellen abgebaut kriegen. Die haben mit jedem Recht der Welt gestreikt. Und nun haben welche, nicht alle, aber welche, dieses transparent gemalt. Das sehen wir also eine Heuschrecke, die sich von Aktien ernährt. Und der Wunsch ist, dass die starke Hand kommen möge und dieses Ungeziffer, das sich an den Börsen herumtreibt, vernichten möge. Womit? Mit Gas. Ja, mit Gas. Jetzt unterstelle ich den Kollegen, die dieses Bild gemalt haben, überhaupt nichts außer einem, dass sie überhaupt nicht reflektiert haben, was da aus ihrem wütenden Bauch heraus unter konsequenter Umgehung ihres Gehirns in die Finger floss und zum Transparent wurde. Und das ist das Problem, dieser wütende, unreflektierte, oberflächliche Bauchantikapitalismus. Und wir hatten den ja schon mal. Warum steht Arbeit macht frei über dem Tor von Auschwitz? Das können sich ja viele überhaupt nicht erklären. Auch Linke nicht. Was haben die immer, die Nazis mit Arbeit ist doch eine gute Sache und die Arbeiterklasse und überhaupt. Nun, das hat damit zu tun. Die nationalsozialistische Ideologie ist überhaupt nicht zu verstehen, ohne die große, ausgeprägte Verehrung der ehrlichen Arbeit. Hier ein Plakat aus der Weimarer Zeit, Arbeiter der Stern und der Faust, Welt in Front, Soldaten, Hitler. Und Auschwitz war in der Wahnvorstellung, die meisten Deutschen ergriffen hatte, die Entsorgung der Gier, die ohne ehrlich zu arbeiten zu einem guten Leben kommen will, im Namen der ehrlichen und betrogenen Arbeit. Das war Auschwitz in den Köpfen und Bäuchen der meisten Deutschen. Und deswegen hat die nationalsozialistische Volksgemeinschaft auch funktioniert, parallel zur Kapitalverwertung. Es ging den Leuten besser, den allermeisten. Der Hitler hat die Autobahnen gebaut, der Hitler hat die Arbeitslosigkeit beseitigt. Also Leute meines Alters haben das als größere Kinder oder junge Leute ja noch mitgekriegt. Das war ja Standard bis in die 80er Jahre hinein. Der Lebensstandard ist gestiegen, bezahlter Urlaub und. Wir haben als Gewerkschafter bis 1994 mit der AZO gearbeitet. Das ist die Arbeitszeitordnung, in der wichtige Sachen festgeschrieben sind. Was ist eine Überstunde? Wie lange darf man arbeiten pro Tag und so weiter? Die AZO war von 1938 und die wurde erst 1994 abgelöst durch das Arbeitszeitgesetz. Und die AZO von 1938 war in einigen Punkten besser als das Arbeitszeitgesetz von 1994. Diese nationalsozialistische Volksgemeinschaft hat funktioniert parallel zur Kapitalverwertung. Und sie war für diejenigen, die dazugehörten, und das waren die allermeisten, durchaus eine Erfolgsgeschichte, bis dann Stalingrad und die Bombennächte das etwas anfangen zu bröckeln, aber das ist ja erst dann gebröckelt, als sich langsam rumgesprochen hat, dass es vielleicht schief gehen könnte, das ganze Unterfangen. Man sollte deswegen, wenn man gegen rechts kämpft, auf keinen Fall den Kurzschluss ziehen und meinen, rechts, das ist sowieso unsozial. Das war oft schon nicht so, das war bei den Nazis nicht so und das ist auch heute noch nicht so. Für bezahlbare Wohnungen, für höheren Mindestlohn zu sein, für mehr Kindergartenplätze zu sein, das ist kleines Einmaleins. Das ist absolut notwendig und es bedarf keiner weiteren Begründung als der und weil der Mensch ein Mensch ist. Das ist vollkommen klar. Nur, das geht auch in der Kombination. Wir wollen das nur für Deutsche. Wir wollen das für diejenigen, die zur großen Gemeinschaft gehören und außerdem sollen auch noch die Flüchtlinge raus. Es gibt ehrenwerte, ich sage wirklich ehrenwerte Bestrebungen von Gewerkschaften, Sozialdemokraten, Linken, Bürgerinitiativen, die AfD als kalt und unsozial darzustellen. Hier eine Karikatur von Verdi. Sozialabbau, Privatisierung, den Armen nehmen, den Reichen geben. Das ist auch nicht falsch, aber ich schlage vor, sich nicht zu sehr darauf zu versteifen. Weil wir sehen auch weltweit, dass diese sogenannten rechtspopulistischen Bewegungen, ist ein schwieriger Begriff, nationalistische, autoritäre, völkische Bewegungen, würde es schon eher treffen, die überall groß werden, zunehmend ihre soziale Seite entdecken. Lese mal, wie Le Pen auf Fillon reagiert. Wie gesagt, er macht ein riesen Sozialabbauprogramm. Auch die FPÖ in Österreich entdeckt immer mehr ihre soziale Ader. Auch Trump wird nicht müde zu reden, wie sozial er ist. Nur ein Beispiel, man hat immer Petri zitiert, von wegen hier die Rente kaputt machen, das hat sie revidiert. Sie ist jetzt für das Schweizer Rentenmodell und das Schweizer Rentenmodell ist ein Stück sozialer als das deutsche. Meine These ist, dass die AfD in dem Maße, wie sie, wenn es ihr gelingt, ihr nationales Outfit mit dem Sozialen zu verbinden, dass sie dann umso mehr Zuspruch gelingt. Wenn ihr das nicht gelingt, wird sie, glaube ich, ihren Zenit überschritten haben und es wird etwas anderes entstehen. Ich bin kein Prophet, von dem ich nicht weiß, wie es heißt, aber die Verbindung von national und sozial, die hat Zukunft, das muss einem klar sein. Bernd Höcke, rechtsaußen, selbst in der AfD rechtsaußen, steht für soziale Verantwortung und berechtigte Kapitalismuskritik. Es ist für mich unerträglich zu sehen, dass Kinder ein Armutsrisiko bedeuten. Unerträglich, dass die Rente oft und in Zukunft vermehrt kaum noch zum Leben reicht. Unerträglich, dass Menschen von ihrer Händearbeit nicht mehr leben können. Das ist nicht kalt und unsozial, das ist national und sozial. Diese vereinfachten Weltbilder, dass einige wenige daran schuld sind, die gibt es nicht nur auf der Rechten. Das ist hier ein Auszug aus einer Rede, die jemand, ich sage dann auch wer, gehalten hat vor 4000 begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörern. Das kann man auch alles auf YouTube nachhören. Das Volk würde liebend gern den Banken wieder zu dem Ansehen verhelfen, das sie einmal hatten, als man sie noch Geldverleiher nannte. Als es noch ein dreckiges Handwerk war, das ein ehrbarer Christ gar nicht ausüben wollte. Als die Ackermänner den Dienstboteneingang nehmen mussten, anstatt als Fußvolk der Herrschenden an der Tafel zu sitzen. Er spricht von den lautstarken Herolden eines maroden Systems, das weltweit an den Fäden der Geldverleiher zappelt. Solange die Kanzlerin die Gunst des Volkes hat, hat sie die Gunst der Macht. Das nennt man in der Biologie eine Symbiose. Aber wenn es zu Lasten des Wirtstiers geht, dann nennt man das eine parasitäre Symbiose und das Wirtstier sind wir. Da ist so ziemlich alles drin. Ja, also man braucht nicht viel geschichtliches Wissen, um zu wissen, wer damals auf Veranlassung der Päpste das dreckige Handwerk des Geldverleihens übernehmen musste, das einem ehrbaren Christen verboten war. Die Parasiten sind drin, das Wirtstier, es ist alles drin. Und die Rede wird vor 4000 Leuten gehalten, die jubeln, die sich für kritische Menschen halten. Und das war der beliebte Kabarettist Georg Schramm im März 2011 bei einer Massenkundgebung gegen Stuttgart 21, der gerade bei Gewerkschaftern und Linken oft sehr beliebte Georg Schramm. Das, was hier exemplarisch deutlich wird, ist eine Biologisierung des Kapitalismus. Moshe Postone, ein Theoretiker, der dazu viel gearbeitet hat, hat diesen Begriff geprägt. Der Kapitalismus wird biologisiert. Was ist damit gemeint? Hier zum Beispiel sehen wir ein Transparent von einer TTIP-Demonstration gegen TTIP. Und das sehen wir nun also, ja, Kapitalisten-Schweine, die der Politik hier, also sinnbildlich der Merkel, nun Unterschriften diktieren. Die Leute, die dieses Transparent gemacht haben und hochhalten, halten sich für unheimlich kritisch. Aber sie haben nicht nur nichts verstanden, sondern sie sitzen einer hochgefährlichen Vereinfachung auf. Nun wird man hier bei diesen Kapitalistenschweinen noch keine jüdischen Gesichtszüge sehen. Aber da ist er schon, Bauzaun der Europäischen Zentralbank 2012. Große linksradikale Demonstration in Frankfurt am Main. Die Gier nach Geld zerstört die Welt und das sieht man ihn schon mit der Hakennase und den Lippen. Die Biologisierung des Kapitalismus. Dass man in Deutschland gegen Antisemitismus ist, das ist gut so, denn das war in Deutschland ja lange, wie wir wissen, nicht so. Also das ist gut so und immer noch gilt der Vorwurf, du bist ein Antisemit, als einer der Übelsten, den niemand auf sich sitzen lassen will, das ist gut so. Nur leider hat man trotzdem nicht verstanden, was er ist. Man weiß irgendwie, Antisemitismus ist bäh, aber was er wirklich ist, ist weitgehend nicht verstanden. Diese seltsame Konstellation macht es möglich, dass in Deutschland sehr viele Menschen zutiefst davon überzeugt sind, und zwar subjektiv ehrlich, und das ist mir wichtig, subjektiv ehrlich, zutiefst davon überzeugt sind, dass sie nichts mit Antisemitismus am Hut haben und trotzdem jede Menge antisemitische Weltbilder mit sich herumtragen. Deswegen muss man zuerst mal sagen, was Antisemitismus eigentlich alles nicht ist, obwohl die Vorstellung, er sei das, weit verbreitet ist. Ja, natürlich gibt es Schnittmengen mit Rassismus, aber ich bin kein Rassist und Antisemit ist man halt, wenn man ein antijüdischer Rassist ist. Da ich aber kein Rassist bin, kann ich mit Antisemitismus nichts am Hut haben, ist verkürzt. Antisemitismus ist bei weitem nicht nur Rassismus. Es gibt Schnittmengen, aber nur Schnittmengen. Vorurteile. Wir sind doch alle gegen Vorurteile. Wir haben keine, beziehungsweise bekämpfen doch auf jeden Fall Vorurteile in uns. Deswegen können wir auch nichts mit Antisemitismus zu tun haben. Antisemitismus hat Elemente von Vorurteil, aber Antisemitismus ist überhaupt nicht im Kern erfasst mit der Vorstellung, es sei halt ein Vorurteil unter vielen. Sündenpropaganda der Herrschenden, besonders unter manchen Linken noch verbreitet. Die Herrschenden lassen sich die Juden einfallen, zeigen den Arbeitern, da die Juden sind schuld, obwohl die Herrschenden noch selber dran schuld sind. Sowas gibt's, ist aber auch nicht zentral für das Verständnis. Oder die Vorstellung, Antisemitismus sei ausschließlich rechts zu Hause. Stimmt nicht. Nachdem ich so viel gesagt habe, was Antisemitismus alles nicht ist, muss ich ein Angebot machen, was Antisemitismus denn sein könnte. Das ist mein Angebot. Antisemitismus ist das Ressortiment gegen die kapitalistische Moderne. Achtung, nicht die Kritik am Kapitalismus, nicht die absolut notwendige Kritik am Kapitalismus, sondern das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne, dass die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Eine solche Vorstellung ist nicht über Nacht auf einmal da, die entwickelt sich, die ist prozesshaft und natürlich teilen viele Leute Teile dieser Vorstellung, ohne jetzt der Meinung zu sein, die Juden seien es, die an allem schuld seien. Deswegen wäre ich auch vorsichtig zu sagen, das ist ein entwickeltes antisemitisches Weltbild. Da werden meines Erachtens auch Fehler gemacht in der Diskussion. Ich würde aber sagen, es sind Momente von antisemitischen Vorstellungen dabei, auch bei Leuten, die zutiefst und ganz ehrlich sagen, ich habe nichts gegen Juden. Es gibt einen verbreiteten Glauben, auch in der ganzen Gesellschaft, rechts, links, in der Mitte. Da heißt, das Volk ist gut und die da oben sind schlecht. Und es gibt den verbreiteten Wunsch, wenn es doch endlich nach dem Willen des Volkes ginge. Warum machen die da oben nicht das, was das Volk will? Und in der Volksgemeinschaft ist dann ein Zustand hergestellt, in dem subjektiv die Angehörigen der Volksgemeinschaft meinen, endlich geht es nach dem Willen des Volkes. Die da oben sind jetzt auch gut, so wie wir. Das war der Nationalsozialismus. Für 97% der Bevölkerung. Für die 3%, die das Pech hatten, Juden zu sein oder als solche entlarvte Homosexuelle oder Behinderte oder die wenigen, die Widerstand gemacht haben, denen ging es schlecht. Aber für die große Mehrheit, denen ging es doch gut. Der Nationalsozialismus war eine Diktatur. Für wen? Für die große Mehrheit der Bevölkerung war es keine Diktatur. Die, die nicht zur Volksgemeinschaft gehört haben, denen ging es dreckig, und zwar sehr dreckig. Solange in Deutschland darüber geredet hat, die Nazis haben gemacht, das waren die Nazis und die Nazis und die Nazis, und solange nicht gesagt hat, es waren die Deutschen, solange ist die Geschichte nicht aufgearbeitet. Ja, keine Verallgemeinerung, es waren nicht alle Deutschen, aber es war die ganz überwiegende Mehrheit der Deutschen. Ja, und dann heißt es doch immer, aber man konnte sich doch gar nicht wehren und man konnte ja auch gar nicht wählen und man musste ja mitmachen und so. Das stimmt nicht. Es gab in diesen 12 Jahren zumindest eine Möglichkeit für einen Teil der Deutschen, in einer vollkommen demokratischen und freien Wahl, die allen formaldemokratischen Standards genügetan hat, abzustimmen. Und das war im Januar 35 im Saarland. Im Versailler Vertrag war festgelegt, dass 1935 die Deutschen im Saarland abstimmen sollen. Das Saarland hatte so einen Sonderstatus. Die Deutschen im Saarland abstimmen sollen, ob dieser Sonderstatus des Saarlandes weiter bestehen soll oder ob das Saarland endgültig zu Frankreich kommen soll oder endgültig zu Deutschland. Das war der Stimmzettel. Und nach 2 Jahren Nazi-Herrschaft in Deutschland haben sich bei einer Wahlbeteiligung von 98% 90% der Deutschen für den Anschluss an Nazi-Deutschland ausgesprochen. Und es ist überhaupt keine Frage, wie das in anderen Teilen auch ausgegangen wäre. Also die Zustimmung ist auch nach der sogenannten Machtergreifung rasant gestiegen. Und wie gesagt, erst mit Stalingrad und Bombennächten fingen sie an zu bröckeln. Das waren aber äußere Gründe. Wenn Demokratie nur das wäre, was sie dem Wortsinne nach ist, nämlich die Herrschaft des Volkes, dann müsste einem davor grausen, weil dann war der Nationalsozialismus demokratisch. Es war die Herrschaft des Volkes, es war das, was die ganz überwiegende Mehrheit der Deutschen gewollt hat. Und nun hat man nach 45 davon natürlich nichts mehr gewusst, trotzdem haben sich die damals Alten auch verraten mit einem Spruch, den jetzt Leute in meinem Alter sicher noch in den Ohren klingen haben. Bis in die 80er Jahre rein war es ja so ein Standardspruch, wir haben den Krieg verloren. Es gab auch welche, die gesagt haben, Gott sei Dank haben wir den Krieg verloren, es waren wenige. Der Standardspruch war, wir haben den Krieg verloren und damit haben sie natürlich noch bis in die 80er Jahre hinein letztendlich zugegeben, dass sie sich damit identifiziert haben. Natürlich haben sie sich damit identifiziert. Und deswegen war der 8. Mai 1945 auch entgegen der Legende, die Herr von Weizsäcker ab Mai 1985 dann verbreitet hat, eben für die allermeisten Deutschen keine Befreiung, sondern eine Niederlage. Für einige war er eine Befreiung. Für die, die es noch geschafft haben, aus den KZs rauszukommen und so weiter. Aber für die große Mehrheit der Deutschen war der 8. Mai 1945 eine Niederlage. So, und jetzt kann man sagen, ist doch alles lange her und so weiter, aber heute. Also spätestens jetzt seit diesen beängstigenden AfD-Erfolgen spricht sich ja rum, dass es vielleicht alles doch vielleicht noch nicht so lange her ist. Das ist jetzt aus der Mitte-Studie der Uni Leipzig. Aktuelle Zahlen, da werden nun bestimmte Sätze sind zu bewerten, nach dem Muster lehne völlig ab, überwiegend ab, teils, teils, stimme überwiegend zu, stimme voll und ganz zu. Interessant ist immer die Rubrik lehne völlig ab. Denn wenn ich etwas nur überwiegend ablehne, dann heißt es ja, naja, also irgendwas könnte ja doch dran sein. Oder in einer zugespitzten Situation überlege ich mir es vielleicht doch nochmal anders. Deswegen ist die wirklich interessante Rubrik die, ich lehne völlig ab. Und ein Satz im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform, lehnen nur 60,5% aller Deutschen völlig ab. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine starke Partei, eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert, lehnen nur 37,9% aller Deutschen völlig ab. Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert, lehnen nur 56,8% aller Deutschen völlig ab. Wir sollten endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben, dann sind es noch 20,6%, die das völlig ablehnen. In Sachsen alles noch besser, kürzlich Meldung, Sächsische Zeitung, 60% der Bevölkerung in Sachsen sind der Meinung, dass Deutschland aktuell eine starke Partei braucht, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Nur rund 30% der Sächsinnen und Sachsen sehen das nicht so. Ja, wir sind das Volk hier, wortgleiche Plakate von NPD und AfD, sicher, ist auch übertrieben, ist auch Wahlkampf dabei. Aber ist es wirklich nur Propaganda? Je weiter Sie im politischen Spektrum nach rechts gehen, umso häufiger wird Ihnen die Forderung nach Volksabstimmungen, Volksbefragungen und direkter Demokratie begegnen. Das machen die Rechten nicht, weil sie blöd wären, sondern weil sie klug sind. Die Schweiz gilt ja als großes Vorbild. Man könnte nun stundenlang reden über Schweizer Volksentscheide. Sie erinnern sich wahrscheinlich, 2006 war das mit dem Minarettbauverbot. Man sieht hier ein Plakat der Gegner. Es ist kein Zufall, dass die Minarette schon aussehen wie Raketen, die uns bedrohen. 56% stimmen dafür. Sicherheit schaffen, Ausschaffung krimineller Ausländer, große Mehrheiten und so weiter und so weiter. Stellen Sie sich Volksabstimmung in Deutschland vor, Todesstrafe für Kinderschänder, kriminelle Ausländer abschaffen, Verbot von Moscheen und Minaretten, Arbeitsplätze nur für Deutsche, Asylanten raus, kein Geld für Sozialschmarotzer. Wie gingen diese Entscheidungen aus? Bloß keine direkte Demokratie. Bloß nicht. Bloß nicht. Die Forderung nach direkter Demokratie mutiert immer mehr zu einem Kampfprogramm gegen Humanität und Menschenrechte. Das Volk schafft mit Mehrheit die Menschenrechte. Petri sagt nicht umsonst, wir müssen Deutschland zurückerobern. Wir müssen den Menschen Stolz und Identität zurückgeben. Wir müssen dafür den Zeitgeist zurückdrehen. Die bittere Wahrheit ist, dass sehr, sehr vielen Menschen in Sachen unveräußerliche Rechte des Einzelnen und Schutz des Individuums und der Minderheit vor der Mehrheit weniger zu trauen ist als dem bürgerlichen Rechtsstaat. Das ist ja der Kern von demokratischen Verhältnissen, die den Namen verdienen. Dass die Einzelnen und Minderheiten geschützt sind, weil sie bestimmte unveräußerliche Rechte haben, egal was die Mehrheit denkt und will. Und vielen Leuten ist in dieser Hinsicht weniger zu trauen als dem bürgerlichen Staat. Das ist hart, aber es ist so. Warum ist es so schwierig mit dem Volk? Weil wir da unten nicht die Guten sind, sondern Teil des Problems. Wir sind Teil des Problems. Um das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen, also seit 2008 will diese Krise nicht enden. Damals Zusammenbruch Lehman Brothers, ein renommiertes Bankhaus und das ganze Finanzsystem buchstäblich innerhalb von Stunden wackelt weltweit. Und diese Krise endet bis heute nicht. Es spricht sich langsam rum, dass es eine neue Qualität von Krise sein muss. Armut, Perspektivlosigkeit, Abstiegsängste greifen um sich, jedenfalls für viele Menschen. Aber die systemische Ursache wird nicht verstanden. Um es an einem Beispiel durchzudeklinieren, Rente mit 67, mit 70, mit 75, das ist ein offenes Geheimnis. Erst gestern wieder in der Welt, mindestens Rente mit 73, 2030 schon, aber das wird nicht reichen. Es ist ein offenes Geheimnis, wer heute unter 30 ist, der wird mit 80 noch keine Rente kriegen, von der er einigermaßen wird leben können. Sehr, sehr viele Menschen leiden unter ihrer Arbeit. Burnout, wenn Arbeit krank macht, einfach ein paar Schlagzeilen, das weiß aber jeder im Grunde auch. Krank durch Arbeit, Mehrheit der Deutschen klagt über Stress im Job, herzkrank durch Überstunden. Deutsche machen immer mehr unbezahlte Überstunden, Frust bei der Arbeit, jeder Zweite ist unzufrieden mit seinem Job, null Bock auf den Job. Fast 87% sind unzufrieden mit ihrem Job, Hassfigur Nummer 1, der eigene Chef. Ältere Arbeitnehmer wollen möglichst schnell raus, aber auch junge Gebildete wollen früh in Rente. Altersteilzeit ist beliebt, aber nicht zukunftsgerecht. Raus aus der Mühle, ein Standardspruch älterer Arbeitnehmer. Meiner war es auch, ich habe es gerade noch geschafft. Ja. Aber aus dem Alltag ausbrechen, weit wegreisen, etwas völlig Neues ausprobieren. Viele träumen davon, knapp 40%, um genauer zu sein. Das ist eine Umfrage. Wann würden Sie denn gern in Rente gehen? Und es sind genau 2%, die länger als 65 arbeiten wollen. Viele wollen viel früher aufhören. Wo bleibt der Aufstand gegen die Rente mit 67? Das kann doch nicht sein. Das kann doch überhaupt nicht sein. Gegen einen Bahnhof gibt es Massenaufstände. Unter der Rente mit 67, mit 70, mit 75 werden mit Sicherheit sehr viel mehr Menschen, sehr viel mehr leiden, als sie jemals unter diesem Bahnhof, wenn er denn gebaut wird, leiden würden. Warum gibt es gegen diesen Bahnhof Massenaufstände und gegen die Rente mit 67 nicht? Und das betrifft ja nicht nur die Alten, sondern auch die Jungen. Denn je länger die Alten arbeiten müssen, desto länger nehmen sie ja den Jungen die Arbeitsplätze weg. Also es ist auch im Interesse der Jungen, dass das Rentenalter nicht immer weiter hinausgeschoben wird. Und zwar jetzt im Interesse, nicht nur, weil ihr auch mal alt werdet, sondern jetzt ist es schon von Interesse. Meine Antwort ist, es gibt den Aufstand gegen die Rente mit 67 nicht, weil da keine Heuschrecken und kein Lügenpack dafür verantwortlich zu machen ist. Weil hier Verschwörungsfantasien nicht greifen. Man kann nicht sagen, der Schäuble und die Merkel und noch zwei, drei, dieses Pack hat uns die Rente mit 67 eingebrockt. Da ist notwendig, die Systemlogik zu kritisieren, um dahinter zu steigen. Und es gibt ein zentrales Argument, vor dem wird reihenweise kapituliert. Und das heißt, naja, es können doch nicht immer weniger Junge, immer mehr Alte finanzieren. Die Gesellschaft wird immer älter und wie soll es denn sein? Ja? Und das funktioniert ja überhaupt. Reihenweise wird vor diesem Argument kapituliert. Das wird irgendwie eingesehen, ja, das ist halt ein Zwang, so ist es halt und dann geht es ja wohl nicht anders. Dabei ist dieses Argument vollkommen absurd. Es ist vollkommen absurd. Aber um die Absurdität dieses Argumentes zu verstehen, muss man sozusagen über den Tellerrand des Kapitalismus hinausblicken. Wir haben seit Jahrzehnten eine explodierende Arbeitsproduktivität. Stichwort Computerisierung, Mikroelektronik, Roboter. Wir können heute, wenn der Laden vernünftig organisiert wird, auf der Basis dieser Arbeitsproduktivität, schon mit der 5-Stunden-Woche, für alle arbeiten und wir Rente ab 40, ohne dass es irgendjemand schlechter ginge. Und das haben im Übrigen schon vor 15 Jahren Leute nachgewiesen. Wer es mal angucken will, die Seite 5-stunden-woche.de ist grafisch ein bisschen schlecht, ist auch ideologiekritisch nicht unbedingt in jeder Hinsicht zu empfehlen. Und trotzdem haben die Leute gute Arbeit geleistet, finde ich, weil sie das einfach mal durchgerechnet haben. Entscheidend ist, dass wir aus dem Gedankengefängnis des Kapitalismus ausbrechen müssen, weil das Entscheidende am Kapitalismus ist, er ist ein Gedankengefängnis. Und um auszubrechen aus diesem Gefängnis, haben wir interessante Schützenhilfe aus Ecken, die wir vielleicht gar nicht für möglich halten. Zum Beispiel den Aristoteles. Der Aristoteles schreibt vor 2500 Jahren in seiner Politik, da fantasiert er mal ein bisschen, da träumt er mal ein bisschen, da sagt er, wie könnte denn die Welt eingerichtet, wie könnte es denn irgendwie anders und besser sein? Und dann schreibt er, denn freilich, wenn jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erraten seine Verrichtung wahrnehmen könnte, wenn also auch das Weberschiff von selber webte, dieser Teil, den man im Webstuhl hin und her bewegen muss, damit der Stoff entsteht, und der Zitterschlägel von selber spielte, dann brauchten allerdings die Meister keine Gesellen und die Herren keine Knechte. Andere übersetzen die Stelle mit, dann bräuchten wir keine Sklaven mehr. Das ist die älteste schriftlich überlieferte Stelle eines uralten Traums der Menschheit. Und man kann davon ausgehen, dass nicht nur Aristoteles das geträumt hat. Das ist der Traum von der Automatisierung. Dass Maschinen uns lästige Arbeit abnehmen und wir mehr Zeit haben für das, was wirklich Freude und Erfüllung im Leben bereitet. und heute? Heute kann jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erratend seine Verrichtung wahrnehmen. Was sind denn die Roboter anderes? Was ist denn der 3D-Drucker, der am Anfang seiner Entwicklung steht, anderes? Nicht nur Aristoteles hätte auf den Straßen getanzt, wenn er das noch hätte erleben dürfen. Seit Jahrtausenden träumen Menschen davon. Und heute haben wir es. Wir können heute mit weniger Arbeit denn je mehr Reichtum denn je produzieren. Und wenn ich Reichtum meine, meine ich nicht Billiarden, die um den Globus floten, sondern ich meine stofflichen Reichtum. Häuser, Kleidung, Bildung, Wissenschaft, Nahrung, stofflichen Reichtum. Das kann man an 1000 Beispielen durchdeklinieren. Nur zwei, als das erste Fließbandauto vom Band lief, 1924, der Ford T, steckten in einem Auto 813 Arbeitsstunden. Also vom Reißbrett bis zur Lackierung. 2008, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, stecken im Ford Fiesta genau noch 12 Arbeitsstunden drin. Und der Ford Fiesta ist ein klein wenig komplizierter als das Modell T von 1924. 2010 schon konnte man mit 20 Leuten im Jahr 10.000 PCs herstellen. Das heißt, schon vor 6 Jahren war in so einem Ding nur noch genau 3 Stunden Arbeit drin. Wie kann es sein, dass wir unter so herrlichen Bedingungen immer länger arbeiten sollen? Das ist doch Irrsinn. Das ist doch Irrsinn. Das leuchtet doch jedem ein, dass in diesem System irgendetwas ganz grundsätzlich vollkommen schief läuft. Das hat aber nichts mit der bösen Frau Merkel und dem Herrn Ackermann und sonst irgendwelchen Heuschrecken zu tun, sondern das hat mit der irren Logik dieses Systems zu tun. Die einen sollen arbeiten bis zum Umfallen, die anderen sind arbeitslos. Und der größte Skandal, den dieser Kapitalismus in die Welt setzt, ist der, dass aus endlich überflüssig werdender Arbeit überflüssige Menschen werden. Nicht falsch verstehen, kein Mensch ist überflüssig, aber in der Logik des Systems überflüssige Menschen. Die werden nicht gebraucht. Die Logik dieses Kapitalismus heißt grenzenloses Wachstum, wenn dieses System nicht mehr wächst, gerät es in die Krise. Realisierung von Maximalprofit, das ist ein verbreitetes Missverständnis, dass Kapital nach Profit strebt. Es strebt nach Maximalprofit und das ist was anderes, weil nur dasjenige Einzelkapital, das den maximalen Profit herausholt, kann in die nächste Runde der Ellenbogenkonkurrenz so viel in Produktivitätssteigerung investieren, um den Gegner aus der Bahn zu werfen. Also nur der Maximalprofit realisiert, wird sich auf Dauer halten in der Konkurrenz. Und der Schnellste gewinnt, die Langsamen gehen unter. Das ist die unerbittliche Logik des Systems, die sich durch die ganze Gesellschaft zieht, bis in unsere Psyche hinein. Wir sind Bestandteil dieses Systems. Die ganze Gesellschaft wird durchzogen. Und es ist nicht so, dass da oben das böse Kapital ist und da hier wir Guten. Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis, dessen Bestandteil wir sind. Ja, und nun liegt natürlich die Vorstellung nahe und sie ist auch sympathisch. Mensch, es gibt so viel Billiarden an den Finanzmärkten. Warum kann man die nicht einfach für Kindergärten, Schulen, Stadtparks ausgeben? Warum machen die da oben das einfach nicht? Da muss doch einfach mal, müssen die Richtigen drankommen und dann geben sie das Geld aus für Kindergärten und Schulen und dann wird alles gut. Das liegt ja auf der Hand erstmal, die Überlegung. Und da ist ja auch erstmal gar nichts dagegen zu sagen. Nur das Problem ist, wenn das tatsächlich gemacht würde, konsequent gemacht würde, auf Dauer, dann würde das kurzfristig erstmal natürlich Erleichterungen bringen, aber es würde mittelfristig schon, ganz zu schweigen von langfristig, die Krise dieses Systems weiter verstärken, verschärfen. Und das ist das systemische Problem. Und warum? Weil das die Realisierung von Wachstum und Maximalprofit behindern würde. Mit Kindergärten, Schulen und Stadtparks macht man kann man vielleicht was Gutes tun für die Menschen, aber man kann kein ewiges Wachstum realisieren und Maximalprofit realisieren. Davon lebt aber das System. Davon lebt das System. Wir haben im Zuge der Krise seit 2008 den Begriff systemrelevant gelernt alle. Und systemrelevant sind nun mal die Banken. Das ist keine Lüge von Merkel oder keine Lüge der Banker, wenn sie sagen, die Banken sind systemrelevant. Das ist die bittere Wahrheit und letztendlich sind es die Zentralbanken, also die Banken selbst mit Geld versorgen. Nicht Kindergärten, Schulen, Stadtparks oder du und ich sind systemrelevant. Das ist das Problem. Und dann wenn die Spekulation nicht wäre, die Spekulation ist doch an allem schuld. Könnte ja alles so sein, nur wenn es die Spekulanten nicht gäbe. viel zu kurz gedacht. Ohne Spekulation gibt es schon rein denklogisch überhaupt keinen Kapitalismus. Wir sind alle unser ganzes Leben lang in diesem System Warenkäufer und Verkäufer. Wir müssen kaufen und verkaufen. Wir müssen auch unsere Arbeitskraft verkaufen. Das heißt, wir müssen ständig auf den Markt und den Preis spekulieren. Was mache ich, wenn ich beim Aldi einkaufen gehe? Und das mache ich. Das ist eine Frage des Geldes auch. Ja? Ich spekuliere darauf, dass ich für mein Geld möglichst viel kriege. Schon jeder Kredit ist Spekulation. Also lateinisch Kreditum, das Geglaubte. Die Bank, wenn sie mir einen Kredit gibt, glaubt, dass ich den Kredit über Frist zurückzahlen kann mit Zinsen, weil Zinsen sind, in die Zinsen wird auch ganz viel hineingeheimnisvoll. Zinsen sind eine ganz einfache Sache. Sie sind nämlich der Preis des Geldes. Also auch die Bank spekuliert, wenn sie einen Kredit vergibt. Es ist Kapitalismus ohne Spekulation vollkommen unvorstellbar. Schon rein denklogisch von Anfang an. Und ein moderner Kapitalismus, wie wir ihn heute haben, unter Bedingungen von Globalisierung und Mikroelektronik, ist ohne aufgeblähte Finanzmärkte auch vollkommen undenkbar. Wir haben nämlich seit Mitte der 70er Jahre weltweit zwei explosive Entwicklungen, die engstens miteinander zusammenhängen, obwohl viele Leute den Zusammenhang nicht sehen. Seit Mitte der 70er Jahre explodiert die Mikroelektronik und dieser Prozess geht weiter. Es ist kein Ende absehbar. Man kann tatsächlich sagen, schon morgen früh, im Wortsinne schon morgen früh, werden wir mit noch weniger menschlicher Arbeit noch mehr stofflichen Reichtum produzieren können. Und gleichzeitig explodieren die Finanzmärkte. Das ist kein Zufall, diese beiden Entwicklungen. Die haben engstens miteinander zu tun, weil unter kapitalistischen Bedingungen mit dieser Produktivität müssen die Finanzmärkte explodieren. Warum? Arbeit ist die Basis der Kapitalverwertung. Also Kapital kann sein Wachstum, seine Akkumulation nur letztendlich generieren durch die Verwertung von Arbeit, oder ein Begriff ist Ausbeutung von Arbeit, oder wie man es auch nennt, die Verwertung, Ausbeutung von Arbeit. Das ist die Basis der Kapitalverwertung. Nur hat Kapital von Anfang an ein Problem damit, weil gleichzeitig muss Kapital im Zuge der Konkurrenz, der Ellenbogenkonkurrenz, Arbeit auch möglichst überflüssig machen. Weil nur das Kapital, das am meisten Arbeit überflüssig macht, wird sich in der Konkurrenz mit den anderen Einzelkapitalen durchsetzen. Nun haben wir seit Mitte der 70er Jahre eine Explosion der Arbeitsproduktivität in einem Ausmaß, wie es sich historisch noch nicht gab, und es ist kein Ende abzusehen. Das heißt, die Arbeit, die Grundlage der Kapitalverwertung implodiert gleichzeitig. Es ist immer weniger Arbeit notwendig, um den Reichtum zu schaffen. Das heißt, dass das Kapital im Prinzip an dem Ast sägt, auf dem es sitzt, die Arbeit. Und das ist die Krise. Wie kann man unter Bedingungen, wo die Arbeit zunehmend verschwindet, noch Wachstum und Maximalprofit generieren? Das ist genau die Geburtsstunde des Neoliberalismus, der viel zu kurz erklärt ist. Da kam die Thatcher und dann kam der Reagan und dann haben die eine ganz böse Politik gemacht, obwohl sie doch eigentlich eine ganz andere Politik hätten machen können. Sondern das ist genau die Geburtsstunde des Neoliberalismus, der sagt, die Wachstums- und Maximalprofitmaschine kann nur laufen, wenn jetzt der Finanzsphäre Tür und Tor geöffnet wird. Damals hat es übrigens auch angefangen mit den Privatisierungen, genau auch um Kapital, neue Verwertungsmöglichkeiten zu öffnen, aber das Thema Privatisierung ist im Wesentlichen schon durch. Die Finanzmärkte explodieren jetzt und die Finanzmärkte werden zum Motor der kapitalistischen Entwicklung. Schon Ende der 80er Jahre gab es das Bonmot, was ist Siemens? Siemens ist eine Bank, die sich eine kleine Elektroabteilung leistet. Und das ist noch viel stärker geworden. Die ganze sogenannte Realproduktion hängt davon ab, dass die Finanzsphäre boomt. Und deswegen sind nicht Heuschrecken und Bankster an der Krise schuld, sondern die Systemlogik des Kapitalismus. Und nochmal zu verdeutlichen, die systemische Falle, in der wir alle sitzen. Machen wir einfach mal ein Spiel durch. Was machen Sparprogramme? Naja, sie drosseln die Konjunktur. Wenn der Staat weniger ausgibt, dann jetzt mit der Konjunktur runter. Das kann man aber nicht zulassen, weil dann kommt man ja in die Krise. Also muss man die Konjunktur wieder anleiern. Wie leiert man die Konjunktur wieder an? Mit Konjunkturprogrammen. Der Staat legt Konjunkturprogramme auf, gibt Geld auf, leiert die Wirtschaft wieder an. Wozu führen Konjunkturprogramme? Naja, zur Staatsverschuldung. Wachsende Staatsverschuldung können wir alle beobachten. Was macht Staatsverschuldung? Naja, sie untergräbt das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit der Staaten. Kriegen wir seit Jahren mit. Dem muss man entgegenwirken, sonst Krise. Wie wirkt man dieser Gefahr entgegen? Na, mit Sparprogrammen. Und was machen Sparprogramme? Und das hätte man genauso mit Konjunkturprogrammen anfangen können, da kommt dasselbe raus. Und da haben sie im Grunde den Kern der ganzen Debatte zwischen Schäuble und Varoufakis. Das ist im Grunde die Falle, in der dieses System sitzt. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Schüttet man da ein Loch zu, reißt man da ein Loch auf, und das ist die systemische Falle. Und dieser Kapitalismus ist ein Kartenhaus. Man erinnert sich, 2008 Lehman Brothers bricht zusammen, das ganze Weltfinanzsystem wackelt. Damals zieht Bush, war damals noch Präsident, zieht 400 Milliarden Dollar aus der Tasche. Wo hat er das her? War natürlich gedruckt, also am Computer generiert, um das Banksystem zu stützen. Kurz danach ziehen die Europäer und die Chinesen mit noch größeren Beträgen nach. Einige Monate hatte sich das stabilisiert und haben schon wieder welche frohlockt, ja, die Krise ist vorbei, aber es ist vollkommen klar, dass das natürlich nur erkauft sein konnte mit einer gigantischen Aufblähung der Staatsverschuldung. Und genau das haben wir ja seit Jahren. Immer mehr Staaten stehen vor dem Bankrott. Ich will nun gar nicht reden von den armen Menschen in Portugal, in Griechenland und so weiter, sondern das mal völlig ausgeklammert, sondern ganz zynisch nur über die Logik des Systems geredet. Vielleicht ist es möglich, in der Logik des Systems noch Staaten wie Griechenland, Zypern, Portugal zu retten. Aber wer rettet die Großen? Wer rettet diejenigen, die möglicherweise die Kleinen noch retten? Wer rettet China, Japan, die USA, Deutschland? Dahinter steht niemand mehr. Und in der Situation sind wir. Zum Schluss habe ich noch ein kleines Ratespiel. Nochmal raten, von wem dieses Zitat ist. Für einen Kapitalisten ist ein Unternehmen nur ein Mittel zum Zweck der Kapitalverwertung und der Erzielung von Rendite. Wie der alte Adel von den Frondiensten seiner Hintersassen lebt der Kapitalist von den Erträgen seines Vermögens, das er in vielen Fällen schlicht geerbt hat. Ein Unternehmer ist jemand, der ein Unternehmen aufbaut und führt mit eigenen Ideen, Power und Kreativität. Jede vernünftige Wirtschaft braucht gute Unternehmer, aber sie braucht keine Kapitalisten. Hier ist transportiert das Bild vom schaffenden und vom raffenden Kapital. Das haben die Nazis ja auf den Punkt gebracht. Der schlechte Kapitalist, der rafft, und der gute Unternehmer, der schafft. Nun sagt das heute niemand mehr, weil man weiß, das haben die Nazis gesagt und das darf man nicht sagen. Und ich unterstelle dem Menschen, der diesen Text geschrieben hat, wir kommen gleich dazu, wer es war, auch nicht, dass er dieses Bild von schaffend und raffend im Kopf hatte, also explizit. Aber im Grunde genommen ist es das Bild. Es gibt ein Kapital, das rafft und gierig ist, und es gibt ein Kapital, das gut ist und schafft. Das ist Sarah Wagenknecht in ihrem neuen Renner, Geld ohne Gier. Ich unterstelle Sarah Wagenknecht nicht, dass sie Antisemitin ist. Aber ich sage, sie hat ein Weltbild, das in manchen Punkten eine verdammte Nähe zum Antisemitismus aufweist. Und es geht nicht nur der Sarah Wagenknecht so. Weil nichts gegen Juden haben, heißt noch lange nicht immun sein gegen antisemitische Denkmuster. Gegen soziale Zumutungen kämpfen, absolut richtig. Man muss aber gleichzeitig auch gegen die Ressentiments in den Köpfen kämpfen. Man muss zweierlei gleichzeitig machen. Wir haben damals 2007, als Verdi diese Heuschreckenbroschüre rausbrachte, wir, das waren einige, die bei Verdi Stuttgart aktiv waren, eine kleine Gegenbroschüre geschrieben, Mensch, denk weiter, Heuschrecken sind keine Erklärung. Die ging damals sehr gut rum in Verdi. Wir haben erfreulich viele positive Resultate gekriegt. Das will ich auch noch sagen. Und es hat auch nach meiner Wahrnehmung seitdem, es gab eine ziemliche Diskussion in Verdi bis ganz nach oben, hat seitdem nach meiner Wahrnehmung Verdi diese Heuschreckenmetapher kaum noch benutzt. Ich habe die Broschüre, in der manches noch vertieft drinsteht zu dem, was ich jetzt gesagt habe, nochmal kopiert und hier hinten auch hingelegt, dürfen sich gerne mitnehmen. Also das ist ein kleines Beispiel dafür, dass man durchaus auch Erfolg haben kann, dass man den Kampf gegen soziale Zumutungen verbinden kann mit dem Kampf gegen Ressentiments in den Köpfen. Und ich glaube, das ist heute in dieser Krise, wo wir sehen, wie rechte Stimmungen, wie menschenfeindliche Ideologien immer mehr Zulauf kriegen, doppelt notwendig. So, jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.